Kapitel 2 Hören Das schreckliche Monster Welche Beschreibung passt? Ich sehe das Monster aus dem Wald kommen. Es ist schrecklich. Es hat 3 lange und behaarte Beine. Es hat 4 Arme und mit 7 Fingern. Der Bauch ist dick mit blauen Flecken. Der Kopf ist ganz rund. Es hat 3 Augen. Die Ohren sind grün und ganz klein.